Die Herakliden, Teil 2. Ein Sklave kommt, Iolaos, bald darauf Alkmene, der Chor. Der Sklave. O Kinder, heil euch, sagt, wohin Iolaos und eures Vaters Mutter vom Altare ging. Iolaos, hier bin ich, wenn ich sagen mag, dass ich noch bin. Der Sklave. Was liegst du an der Erde, dein Antlitz verhüllt? Iolaos, ein häuslich Leid befiel mich, dass ich trauern muß. Der Sklave, erhebe dich nun wieder, richt empor das Haupt. Iolaos, ich bin ein Greis, ermangelnd aller Jugendkraft. Der Sklave, ich komme dir viel Freude zu verkündigen. Iolaos, wer bist du, irr ich, oder sah ich dich bereits? Der Sklave, Hylos, gebeut mir, kennet mich dein Auge nicht? Iolaos, o Liebster, naht der Retter in der Not herbei? Der Sklave, er nahet, und glückselig bist du itzo schon. Iolaos ruft, Alkmene! Hörst du, Mutter des beherzten Sohns, komm her und diese freudige Botschaft vernimm. Lang hast du dich gehärmet um die Nahenden, ob sie dir wiederkehrten, und vergingst in Schmerz. Alkmene, aus dem Tempel hervortretend, warum erfüllt dein schallender Zuruf das Haus, Iolaos? Wagt von neuem ein argivischer Herold Gewalt hier? Kraftlos zwar ist meine Macht, doch sollst du dieses wissen, o Mykenier, niemals, solang ich lebe, führst du diese fort, oder ich will nicht des Helden Mutter vorderhin genannt sein. Wahrlich, legest du an sie die Hand, wirst du mit zweien Alten schlecht den Kampf bestehen. Iolaos, sei ruhig, Greisin, zittre nicht, von Argos kam kein Herold mit feindseliger Botschaft herbei. Alkmene, was sollte denn dein furchtverkündendes Geschrei? Iolaos, du solltest aus dem Tempel dem entgegengehen, auf den Sklaven deutend. Alkmene, als ob ich das nicht kennte, wer, Greis, ist er denn? Iolaos, das nahe deines Sohnes Sohn, verkündet er. Alkmene, o heil dir und auch dir ob der Verkündigung, doch wann schon dieses Land betrat des Enkels Fuß, wo weilt er jetzt noch, welcher Unfall fesselt ihn, daß er nicht mit dir kommend meine Seel erfreut? Der Sklave, das Heer bestellt und ordnet er, mit dem er kommt. Alkmene, an solchen Dingen freilich hab ich keinen Teil. Iolaos, du hast ihn, aber dies zu fragen ziemet mir. Der Sklave, was willst du wissen von den Taten meines Herrn? Iolaos, wie viel der Bundsgenossen er herbeigeführt. Der Sklave, viel, eine andere Zahl kann ich nicht sagen, Greis. Iolaos, das Wissen hoff ich der Athener Obersten. Der Sklave, sie wissen's, schon als linker Flügel stehet er. Iolaos, wird bald zum Werke schreiten das verbundene Heer? Der Sklave, die Opfer sind schon vor die Schlachtordnung geführt. Iolaos, wie weit entfernt ist aber das Argiverheer? Der Sklave, so weit, dass man den Feldherrn deutlich sehen kann. Iolaos, was tut Eurystheus? Ordnet er der Feinde Schar? Der Sklave, so meinen wir, denn seine Stimme reicht uns nicht. Doch ich will heimgehen, nicht von mir verlassen soll mein Herr den Mykenäern heut entgegengehen. Iolaos, ich gehe mit dir, denn ich denke gleich wie du, nach Freundessitte meinen Freunden beizustehen. Der Sklave, dir ziemt ein solches Torenwort am wenigsten. Iolaos, ich soll nicht mitziehen in der Freunde tapfern Streit. Der Sklave, du bist nicht mehr Freund jener Tapfere, der du warst. Iolaos, wie, zu durchstoßen einen Schild vermöcht ich nicht? Der Sklave, du könntest wohl, doch selber fielest du zuvor. Iolaos, gewiß, der Feinde keiner wagt, mich anzuschauen. Der Sklave, der Blick wird nicht verwunden, wenn die Hand erlahmt. Iolaos, ich nehm es auf noch itzo mit nicht wenigern. Der Sklave, ein Kleingewicht mehr in der Waagschal unseres Heers. Iolaos, nicht hindre zu vollenden, was mein Geist beschloss. Der Sklave, vollenden magst du's itzo nicht mehr, wollen nur. Iolaos, nicht länger bleib ich, rede dann, so viel du willst. Der Sklave, und wie erscheinst du unter Kriegern waffenlos? Iolaos, im Tempel hier sind Waffen von Gefangenen, die nehm ich und heimkehrend geb ich sie zurück, oder wenn ich sterbe, fordert sie die Gottheit nicht. Auf, geh hinein, und greifend nach dem Nagel, Freund, bring eines Kriegers Rüstung auf das schnellste mir, denn schmachvoll ist ja wahrlich solch Haushüten jetzt und feiges Zaudern, da zur Feldschlacht andere ziehn. Der Chor zu Iolaos, dein Herz ist nicht von den Jahren entnervt, nein, jugendlich glüht es, der Leib nur schwand, was kämpfst du umsonst, um was dir weh bringt und des Heils wenig der palladischen Stadt? Längsam sei der Mann, der gealtert und woll, Unmögliches nie, nicht mag es geschehn, daß er Jugend wieder erlange. Alkmene, warum doch willst du, o besinnungsloser Greis, mich hier allein mit meinen Kindern lassen? Iolaos, Manns Werk ist Feldschlacht, sorge du für diese Schar. Alkmene, stirbst aber du, wer schützet mich im Ungemach? Iolaos, das ist der Enkelsorge dann der Lebenden. Alkmene, doch wann sie, nicht geschehe es, ihr Geschick ereilt? Iolaos, auf den Chor deutend, die Freunde, beb nicht, werden nie Verräter sein. Alkmene, dies dein Vertrauen ist alles, weiter hab ich nichts. Iolaos, auch Zeus erbarmt sich deiner Trübsal, zweifle nicht. Alkmene, ach, Zeus soll zwar nichts Böses von mir hören, doch ob er gerecht war gegen mich, das weiß er selbst. Der Sklave, die Waffen bringend. Die ganze Waffenrüstung siehst du hier, o Greis, doch kaum vergönnt, dich drein zu bergen, noch die Zeit, so nah ist schon der Kampf, und Ares hasst zumeist die Zauderer, schreckt aber dich der Waffenlast, so geh itzt unbewaffnet, bald im Heere leg ich dir den Schmuck an, und bis dahin trag ich ihn. Iolaos, ein guter Rat, so komm und halt die Waffen mir bereit, nur in die Rechte gib den Buchenschaft und fasse lenkend meinen Schritt den linken Arm. Der Sklave, den Krieger soll man also führen wie ein Kind? Iolaos, gut Zeichen ist es, dahin ohn Anstoß zu gehen. Der Sklave, O daß du nur so könntest, Greis, wie du begehrst! Iolaos, fort, unerträglich wäre mir's, blieb ich zurück. Der Sklave, du selber säumest, darum schein ich träg zu sein. Iolaos, siehst du denn nicht, wie dieser Fuß strebt? Der Sklave, dass du glaubst, zu eilen, seh ich mehr als, dass du wirklich eilst. Iolaos, so wirst du nicht mehr sprechen, wenn du dort mich schaust. Der Sklave, was tun? Ich wünscht, o Alter, es gelänge dir. Iolaos, den Schild durchbohren einem der Mykenier. Der Sklave, wenn wir einmal hinkommen, daran zweifle ich nur. Iolaos, ach, dass du arm wie vormals in der Jugendzeit, ich denke des noch, als du mit Amphitryons Sohn Sparta einnahmst, heute mir behülflich wärst, dann jagt ich einziger wohl Eurystheus in die Flucht, ihn, der verzagten Sinnes, vor dem Speer entflieht. Dies ist ja auch unbillig Glücklichen verliehn, mutvoll zu scheinen, denn es wähnet stets der Mensch, in allem Meister sei der Günstling des Geschicks. Sie gehen ab. Der Chor. Strophe. Erd und nächtliches Licht, Selana, und alles erleuchtend ihr, o des himmlischen Strahlen, bringet die Kunde des Siegs mir, jauchzt empor zu den Sternen sie, bei der Herrscher Thronen und dir, blauäugige Pallas. Kämpfen soll um das Vaterland ich und kämpfen um meinen Herd, weil ich flehende aufnahm, tot an dräunenden Streit mit grauem Stahle. Gegenstrophe. Furchtbar traun, daß ein Volk gesegnet, gleich Argos und hochberühmt, in der Lanzen Geklirr Zorn mir in der Seele verborgen. Doch Schmach wär es, o Stadt, wenn du Fremde, die zu dir flehten, verrietst, ob argivischer Drohung. Zeus kämpft neben mir, nicht verzag ich, Zeus ist der Gerechte mir hold, Sterblichen nimmer wird der Götter Beherrscher unterliegen. Zweite Strophe. Auf, Holdselige, dieses Land ist dein und die Stadt, denn du bist uns Mutter und Herrin und Schützerin. Treib ihn hinweg, welcher ungerecht herführt, ein besperrtes Kriegsheer von Argos. Es hat ja nicht unsere Tugend verdient, der Vaterheimat beraubt zu werden. Gegenstrophe. Nein, viel opfernde Feste feiern allstets dich, und es schweige dein nicht der Monden verrollender Tag, nicht Tempel, Loblied und Chorgesänge, wann auf der stürmischen Höhe Jubelgeschrei erschallt, hin durch die Nacht, wie im Wechseltritte der Tanz entschwingt die Jungfrauen. Ein Sklav eilt herbei, Alkmene, der Chor, der Sklave. Herrin, ich künde Neues, hören wirst du nur ein kurzes Wort, mir aber das Glückseligste. Der Sieg ist unser, und es stehen Siegszeichen schon von deiner Widersacher ganzem Waffenschmuck. Alkmene, o Bester, dieser Tag hat dich hierher geführt, Freiheit zum Lohn, für deine Botschaft zu empfahn. Nur noch von einem Kummer mußt du mich befreien, ich sorg, ob auch die leben, die mir teuer sind. Der Sklave, sie leben, hochgefeiert in dem ganzen Heer. Alkmene, jedoch der Greis kehrt nicht zurück. Iolaos, der Sklave, wohl kehrt er und tat Großes durch der Götter Huld. Alkmene, was ist es? Focht er herrlich in dem Männerstreit? der Sklave. Ein Jüngling ward heut aus dem Greise wiederum. Alkmene, traun, Wunderbares auf denn, uns den glücklichen Kampf unserer Geliebten zu verkündigen. Der Sklave, mein einzig Wort soll alles kundtun, was geschah, als jetzt von beiden Seiten ein besperrtes Heer weit durch das Schlachtfeld sich gedehnt, Stirn gegen Stirn. Da ließ des Wagens Viergespann Hylos zurück und in die Mitte hintreten zwischen Heer und Heer begann er also, Feldherr der Mykenier, wir werden nicht mehr diesem Reich verderblich sein, und du auch bringst auf Argos kein Unheil herab, raubst du ihm einen Krieger. Auf, Mann gegen Mann, komm zum Gefecht mir, wirkst du mich so für hinweg, Herakles Kinder, aber stirbst du, dann vergönn uns angestammte Ehren und das Vaterhaus. Die Krieger lobten's, abzuwenden die Gefahr sei's wohl von ihm gesprochen und ein mutig Wort. Jedoch Eurystheus, achtend nicht die Preisenden und nicht des Feldherrn größte Schmach, Mutlosigkeit, Alkmene, leidenschaftlich, wagt er's zu gehen in den tapfern Lanzenstreit? Der Sklave, nein, feig entwich er, solch ein Mann war's, Königin, der Sklaverei Herakles Kindern drohete. Hylos nun kehrte wiederum ins Heer zurück, und die Propheten, da sie sahen, daß diesen Streit der beiden Völker nie ein Zweikampf endige, vollbrachten ungesäumet den heilbringenden Mord, Menschenblut versprützend mit geweihtem Stahl. Drauf stiegen die auf Wagen, und die Seiten an der Schilde Seiten schmiegten die. Der attische Fürst aber hub also zum Heer an, tapfern Muts, Mitbürger, diesem Lande, das euch aufgenährt und euch geboren, müsst ihr hülfreich heute sein. Und so ermahnt auch jener, nicht Mykenes Ruhm zu schänden und sein Argos die Verbundenen. Doch da zum Kampf hält schmetternd die tyrrhenische Dromete rief und alles fortstürzt in die Schlacht, wie meinst du, daß geschlagne Schilder donnerten und Angstgestöhn scholl und zugleich inbrünstig flehn? Zuerst nun brach das Drängen des argeiischen Speers unsere Glieder, dann wich uns der Feinde Schar. Drauf aber harrten alle Fuß an Fuß gestellt, Mann wider Mann androhend, aus den Männerstreit. Viel sanken nun und hier und dort erklang Gebot. O, die ihr Argos, die ihr Attikas gefüllt besäet, wehrt ihr Schande nicht ab unserem Volk? Kaum aber, alles wagend und nicht sonder Müh, trieben in die Flucht wir endlich den Argeierspeer. Da, Hylos schauend, der hervorbrach aus den Reihen, streckt Iolaos seine Rechte ihm zu, der Greis, daß er ihn aufnähm in den rossbespannten Sitz. Die Zügel mit der Hand ergriffen, jagt er nun Eurystheus Rossen zu. Was dann geschehen ist, hört ich von anderen, da ich jenes selbst erblickt. Als er den heil'gen Fluren der palänischen Pallas enteilend des Eurystheus Wagen sah, fleht er zu Heben und Kronion, einen Tag Jüngling zu werden und den Feind zu züchtigen nach seiner Schuld. Welch Wunder nun geschah, vernimm. Zwei Sterne, zu der Rosse Joch herabgesenkt, verhüllten schnell den Wagen in ein schwarz Gewölk. Dein Sohn und Hebe war es, sagen Weisere. Und sie, entschlüpfend aus der luftigen Dunkelheit, wies er der Jünglingsarme schön erneute Form. Bei Skyrons Klippen fing Eurystheus Viergespann und Wagen der berühmte Held Iolaos, und ihm die Hände fesselnd führt die herrlichste Kriegsbeute den Heerführer selbst er jetzt daher, den Vorbeglückten. Aber nun ruft sein Geschick laut allem Volk der Sterblichen die Lehre zu, nie vor des Todes Ziele glücklich scheinende zu neiden, denn eintägig ist das Menschenglück. Der Chor. Zeus, Feindverjager, nun ist mir's einmal vergönnt, von grauser Furcht frei eines Tages Strahl zu schauen. Alkmene, o Zeus, du hast spät angesehen meine Not, doch sag ich Dank dir für das schön Vollendete, und ob ich vorher wähnte, nicht bei himmlischen Wohn unser Sohn, nun hab ich's zweifellos erkannt. O Kinder, nun doch, nun seid ihr von Leiden frei und frei von ihm, der Elend mir verderben soll, vom Mykenäer in die väterliche Stadt sollt ihr nun eingehen, sollt das Erbreich wiederschauen und Vatergöttern opfern, der beraubet ihr die Welt durchpilgernd manchen düstern Tag geschaut. Doch was gedacht in seiner Seel Iolaos, dass er verschont Eurystheus und ihn nicht erschlug? Das sag mir, denn unweise deucht es mir zu sein, den Feind, den man ergriffen, nicht zu züchtigen. Der Sklave. Dein, dacht er, schauen soll dein Auge diesen Sieg, der glücklich den Tyrannen dir gebändiget. Nicht willig folgt Eurystheus, der Notwendigkeit Gewalt nur treibt ihn, denn er wollte nicht, den Blick der Feindin schauend, seiner Straf entgegengehen. Wohlan denn, Greisin, heil dir und gedenke mir, was du zuvor sprachst, als ich hereilt und begann. Alkmene, dein ist die Freiheit, denn zu solchem Werke muß wahrhaft der edelmüt'gen Wort erfunden sein. Der Chor. Strophe. Chortänze sind mir Wonne zwar und lauten Rohrs jubelnde Lust beim Mahle und die Segnungen Aphroditas, doch süß ist es auch, der Freund holdes Geschick zu schauen nach dem bestandnen Unglück. Viel gebiert oftmals Moira, die Änderin, und Aon, der Kronide. Gegenstrophe. Du hast den Ruhm, o meine Stadt, erlanget, nie müssest du des beraubt sein, dass du himmlische ehrst. Wer also nicht denkt, ist verirrt in Wahnsinn, da er umher es schauet rings und mit lauter Stimme ruft die Gottheit uns, welche der ungerechten Stolz bändiget allstets. Zweite Strophe. Auf zu dem Himmel ist gewandelt er, den du gebarst, o Greisin. Er fleucht das Gerücht, in Plutons Haus sei er hinabgewallt aus furchtbaren Feuerflammen und ruht auf reizendem Lager Hebas in der goldnen Halle. Schön, Hymenaios, hast du zwei Kinder des Zeus vereinet. Gegenstrophe. Viel sind der vielen Menschen Geschicke, der Kindererzeuger schützte, so rühmt das Gerücht, Athana, und sie hat der Göttin Staat und Volk aus Gefahr errettet. Abwehrend des Mannes Hochmut, des wildes Gemüt sein Recht war. Nimmer sei unersättlich mein Geist und des Herzens Streben. ein Bote, Alkmene, Eurystheus, der Chor. Der Bote: O Königin, schon siehst du, was ich künden will. Eurystheus wird dir von den Freunden hergeführt, ein ungehofftes Schauspiel, ihm auch ungeahnt, denn nie zu schauen meint er so dein Angesicht, als er vom reichen Argos mit Beschildeten herzog und, überfliegend der Geschicke Ziel, Athen schon einnahm. Aber umgewandelt hat sein Los die Gottheit und ihm selbst Unglück verhängt. Hylos nun und Iolaos, der Held, erhöht ein schönes Siegsbild jetzt, dem Feind verjagert Zeus. Doch diesen Mann hier, auf Eurystheus deutend, senden sie durch mich dir zu, dass du dein Herz erlabest, denn das Süßeste ist ja, den einst beglückten Feind demütigen. Alkmene zu Eurystheus: O Scheusal, kommst du, traf dich spät gerechter Lohn? Vor allem wend Anitzo mir hieher das Haupt und wag es, deinen Feinden Aug in Aug einmal zu schauen. Nun beherrscht man dich, du herrschest nicht, der also bist du, denn ich will es wissen, der einst meinen Sohn, der jetzo dort ist, wo er ist, o Bösewicht, mit tausendfältger Schmach belud, denn welche Trübsal hast du nicht auf ihn gebracht, du, der zu Pluton lebend ihn hinabgesandt und, daß er Leun und Hydon dir ausrottete, den edlen Zwang? Von anderem Unheil schweig ich jetzt, daß du ersannest, denn wie sagt ich alles aus? Nicht genügte dir auch solche Untat wider ihn, nein, aus dem ganzen Hellas triebst du mich und sie, die Kinder, die zu göttlichen Altären flohn, uns hochbetagten Alters, die noch jugendlich. Nun aber fandst du Männer und ein freies Volk, das dich nicht scheute, dir gebührt elender Tod, und alles sollst du büßen, denn nicht schnell erwürgt büßt der auf einmal, welcher viel Unheil verübt. Der Bote: Ihn zu erwürgen, Fürstin, ist dir nicht vergönnt. Alkmene: So ward er denn vergeblich mein Gefangener? Doch, daß er starb, o sage, welch Gesetz verbeut's? Der Bote: Den Herrschern dieses Landes deucht es ungerecht. Alkmene: Was ist das? Feind erwürgen ist kein schönes Werk. Der Bote: Nein, wenn sie lebend in der Schlacht ergriffen sind. Alkmene: Und solchem Ratschluss hat mein Hylos sich gefügt? Der Bote: Er darf wohl, meinst du, diesem Land entgegen sein? Alkmene: Der darf nicht leben, noch das Licht schauen förderhin. Der Bote: Unrecht geschah ihm, als er nicht im Treffen blieb. Alkmene: Nun also soll man förder nicht den züchtigen? Der Bote: Niemand ist, welcher ihm den Tod zu geben wagt. Alkmene: Ich bin's und wiss es, harre keines anderen. Der Bote: Viel Tadel bringt dir's, wenn du solche Tat begehst. Alkmene: Ich lieb Athens Volk, jedermann bezeugt mir das, doch ihn, da er in meine Hand gefallen ist, kein Mensch auf Erden lebt, der ihn mir rauben soll. Drum mag mich tollkühn schelten, wer es immer will und höher strebend als dem Weibersinn geziemt, doch werd ich diese Tat vollbringen. Der Chor: Furchtbar und unversöhnlich ist dein Mut erzürnt, dem Mücke näher, Fürstin, das erkenn ich wohl. Eurystheus, Weib, wisse, nicht an Schmeichelei gedenk ich hier, noch sollst du irgend etwas für mein Leben mich dir sagen hören, denn aus Feigheit irrt ich so, freiwillig aber hab ich nie den Streit gesucht, da uns Geschwister zeugten, einem Stamm entsprost und mir verwandt, Herakles dein Erzeugter war. Doch wollt ich oder wollt ich nicht, stark ist ein Gott, Here verhängte diese Krankheit meinem Geist, dass ich Herakles hasste. So des Helden Feind, da ich zu kämpfen diesen Kampf entschlossen war, ward ich der vielen Kümmernis Erfinder ihm und härmte tags und nächtlich mich in Sorgen ab, bis durch lange Trübsal überwältiget den Widersacher und gefahrlos lebt hinfort, denn keiner aus der Menge war dein Sohn fürwahr, das wußt ich, nein, ein Mann, wiewohl feindseliger Gesinnung, dennoch rühm ich seine Tapferkeit. Da er nun nicht mehr hinderte, mußt ich darauf, gehaßt von diesen, auf die Herakliden deutend und der Feindschaft eingedenk des, der sie zeugt, hier wiederum nicht alles keck versuchen mocht, Austreibung und die schlimmste List, also beharrend sichert ich das meinige. Du selber, wenn mein Schicksal dir ein Gott beschied, hättest du des wilden Löwen hassentflammte Brut nicht auch ins Unglück ausgejagt? Nein, kalten Bluts Argos dahingegeben, niemand glaubt dir das. Nie gibt auch, da im Kampfe man mich nicht verdarb, als ich es wünschte, nach hellenischem Gebrauch und dieses Volk mich frei entließ, der himmlischen mehr denkend als vergangener Feindseligkeit, nie gibt mir jemand itzo unentweiht den Tod. So viel auf deine Rede, und nun ruf ich an den Gott, der Flehende schützet, und der Schlachtengott, denn so gebeut mein Schicksal, nicht ist wünschenswert der Tod mir, aber nahet er, so zag ich nicht. Der Chor. Lass deinen Zorn, o Königin, besänftigen, und sende von dir diesen nach der Stadt Beschluss. Alkmene, wie, wenn ich ihn erwürgend, doch euch folgsam bin? Der Chor, so wär's am besten, aber wie mag das geschehn? Alkmene, leicht, meine Freund, ihn töten werd ich, und darauf geb ich den Anverwandten seinen Leib dahin, denn ich mißgönne Toten nicht der Erde Schoß, mir aber büßt sein Leben, was er uns getan. Eurystheus, töte mich, um Gnade fleh ich nie, doch diesem Volk, das frei mich heimsandt und zum Morden scheuete, künd ich zum Lohn Apollons alten Götterspruch, der künftig einst mehr, denn es wähnt, ihm frommen wird. Ihr werdet mich bestatten, wo das Schicksal will, am Tempel der jungfräulichen Palenerin. So haus ich bei euch ruhend in der Erde Schoß, wohlwollend und ein Retter dem Athenervolk. Doch dieser Nachkömmlingen, auf die Kinder deutend, stets der schlimmste Feind, wenn sie heranziehen wider euch mit großer Macht, Wohltat vergessend, sehet, solche Fremdlinge habt ihr errettet. Aber wo vernahm ich dies? Hab ich des Delphergottes Seherspruch erforscht? Nein, Hera ist mir mehr als Prophezeiungen und macht mich nicht zum Lügner. Zu Alkmenen, Totenopfer auch bring nicht und nicht mit Blute netze mir das Grab, so werd ich dafür schlimme Rückkehr deinem Stamm verleihen und euch zu dem Chore bring ich doppelten Gewinn im Tode, dort Verderber und ein Helfer hier. Alkmene zu den Athenern. Was zögert ihr, wenn dieser Weg zu eurem Heil und zu der euch entsprossenen Wohlfahrt sich zeigt, den Mann zu töten, da ihr dies vernommen habt und selber er den sichersten Ausweg gezeigt? Feind war er lebend, doch im Tode frommt er euch. So führt ihn fort, ihr Sklaven. Habt ihr ihn erwürgt, werd ich den Mord aussöhnen, denn nicht hoffe du, mich wieder aus dem Vaterreich zu treiben. Der Chor. Dies loben auch wir, gehet ihr, Knecht, hin, denn unsere Hand soll die Könige nimmer entweihen.